WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Pünktlich melden wir uns zur Stelle. Morgen sind wir 5 Minuten später. Das sage ich euch jetzt schon mal. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht. Heute 0800 220 5050. So erreicht ihr uns kostenfrei oder ihr mailt domian@wdr.de. Und auch mal wieder der Hinweis von mir. Es wird gerne vergessen. Wenn ihr mailt, schreibt doch unbedingt eure Telefonnummer mit in die Mail rein. Sonst ist das alles kompliziert. So, freie Themennacht. Wie gesagt, Daniel ist der erste Anrufer und Daniel ist 23. Guten Morgen, Daniel. Hallo, guten Abend, Domian. Grüß dich. Daniel, weswegen rufst du an? Ja, ich habe angerufen, halt bei mir halt bisschen halt alles gerade komplizierte Geschichte und so. Was ist denn kompliziert? Also verrückt, sage ich mal so, nicht üblich, nicht viel Scheiße auf einmal passiert, viel Quatsch. Du hast Scheiße gebaut? Und, ja, nicht das, aber ja, das auch, aber ich stecke halt in verschiedene Situationen, halt dumme Situationen, ne? Ja. Ja, jetzt mal ein bisschen klarer. Was sind das für Situationen, in denen du steckst? Ja, keine Ahnung, zum Beispiel, ich bin auf Bewährung draußen gerade. Aha. Und hab eine Fußfessel. Hm. Und auf Bewährung draußen und mit Fußfesseln. Erste Frage, warum bist du verurteilt worden? Weswegen? Also mehrere Delikte so. Welche? Schulden habe ich gehabt und sind halt Sachen passiert. Was sind da für Sachen passiert? Schulden? Ja, keine Ahnung, zum Beispiel, ich und ein Kollege, ne, wir sind gefahren hier Richtung hinten raus, Frankfurt. Ja. Und haben einen Tramper mitgenommen. Ja. Hat er gestanden mit Rucksack an der Straße. Oh. Mein Kollege und ich, wir haben ihn mitgenommen. Der wollte erst nicht. Ich hab gesagt, komm, nimm ihn mit zum Beispiel, ne? Ja. Ja, gut, wir sind eingestiegen und er hat halt einen Rucksack gehabt. Mhm. Und hab ich halt gefragt, was er da drin hat. Ja. Ja, weil er steigt da ein, da sagt er, ja, blas mal ein und sagt er. Was? Er hat gesagt, blas mir ein und dann sage ich dir das? Ja, hat er gesagt, ne? Ja, und dann sage ich, hier willst du mich verarschen und so, ne? Hab mich aufgeregt, sagt, hier, ich nenne dich mit. Und du sagst mir sowas, ne? Was soll das? Ja, hinher, das geht schon nichts an, bla bla bla. Und so und so. Ich habe gesagt, ich habe dich ganz normal nur gefragt. Dann sagt er, ja, kannst, sag mir ein, blas mir ein, sagt dir, gell? Lange Rede, kurzer Sinn. Was ist aber rumgekommen? Also zu meinem Kollegen, ne? Mhm. Und sag, schmeiß den raus und so. Da haben wir ihn rausgeschmissen. Mhm. Ja, gut. Und sind halt weitergefahren. Mhm. Was heißt rausgeschmissen? Während der Fahrt rausgeschmissen? Ja, nee, wir haben angehalten am Seitenstreifen und haben ihn dann rausgeschmissen. Und der Rucksack war noch da und wir sind weitergefahren. So, jetzt hast du eine lange Erklärung gemacht und ich weiß immer noch nicht, weswegen, was da vorgefallen ist. Wie gesagt, wir haben den aus dem Auto halt rausgeschmissen, weil er hat uns halt so beleidigt und er hat uns dann halt deswegen halt waren wir vor Gericht halt gewesen. Wegen Beleidigung, wegen Unterschlagung, wegen seiner Sache. Was war denn in dem Rucksack drin? Ja, blas mir ein, sagt ihr es, Tobi. Selbst davon. Der Rucksack blieb doch dann in dem Auto, oder was? Bitte? Der Rucksack ist doch dann in dem Auto geblieben, oder wie? Ja, nee, wir haben den Rucksack mitgenommen. Ja, und was war denn da drin? Ja, blas mal ein und sag dir es, Domi. Was soll das? Das war doch nur Spaß. Ja, Mann. Nee, sag mal, was war denn da drin? Ja, ich hab's dir gesagt, Mann, du kannst mal lutschen, dann sage ich dir's. Das ist albern, was reden wir? Wollen wir weiterreden oder wollen wir nicht reden? Ach, scheiß drauf, reden wir heute nicht weiter, nächstes Mal, Mann. Okay, alles Gute, tschüss. Dann, ciao. Was war das denn für ein Vogel? Fußfesseln hat er? Das klingt nicht gut. Wir kümmern uns mal darum, was da los war. Olaf ist hier. Olaf ist 34. Guten Morgen. Schönen guten Morgen, Olaf. Olaf hier, ja, Domian. Ich bin Domian, du bist Olaf. Aber passiert mir manchmal auch sowas. Mensch. Olaf. Aufregung ist schon ein bisschen da, aber gut. Natürlich. Na klar. Um was geht's bei dir, Olaf? Ja, ich finde es grandios, dass ich mal mit dir sprechen kann. Geht um Folgendes. So wie das aussieht, wird morgen, also quasi am Donnerstag, das zweite Mal bei mir mein Konto gepfändet innerhalb von 2 Jahren. Und das liegt einfach daran, dass ich Schulden habe und die mit meinem Einkommen nicht begleichen kann. Und dann gibt es immer wieder unbezahlte Rechnungen, die offen bleiben. Wie viel Schulden hast du denn? Ich würde sagen, summa summarum sind es so zwischen 11.000 und 12.000. Ist eine Stange Geld. Das ist eine Stange Geld, richtig. Was heißt genau Konto pfänden? Das heißt, die holen, man holt alles, was du noch auf deinem Konto hast, runter, um es dann an die... Nee. Kontopfändung heißt, dass ich sozusagen an mein Konto nicht mehr rankomme. Da kann zwar Geld eingezahlt werden, aber ich kann da nichts mehr abheben. Ich kann auch keine Überweisungen tätigen und sowas. Verstehe. Können denn dann andere Leute an dein Konto ran? Nein, nur also und die Pfändung wird eben so lange bleibt eben so lange bestehen, bis der Pfändungsbetrag bezahlt ist. Ach so, also das Geld geht dann doch von deinem Konto weg dahin, wo du Schulden hast? Nee, geht nicht weg. Also mein Konto bleibt so lange gesperrt, bis ich die Schulden bei dem anderen bezahlt habe, bei dem Gläubiger, der es. Okay, aber wenn jetzt beispielsweise, wenn du berufstätig bist und da häuft sich dann jeden Monat dein Gehalt an, das bleibt einfach dann auf dem Konto liegen? Genau. Ach so. Richtig. Du bist berufstätig? Ich bin berufstätig, ja. Leider nur 30 Stunden die Woche. Ja. Und das reicht eben nicht aus, um meine Ausgaben so zu decken. Das heißt, das ist ja dramatisch. Das Konto ist komplett blockiert dann. Korrekt, genau. Du kannst deine laufenden Kosten, was man so hat, können nicht abgebucht werden. Man kann nur auf das Konto einzahlen, sonst genau. Nichts. Genau. Mhm. So, und hinzu kommt, dass ich einen Dispo-Kredit habe. Das heißt, ich bin mit dem Kontolimit schon überschritten. Ja. Und damals, als das erste Mal der Fall gewesen ist, da waren es noch 3.500, die ich im Dispo war. Mhm. Und damals hat man, als das Konto gepfändet wurde, hat man den Dispo aufgelöst. Das heißt, ich hatte auf einmal 3.500 Euro zu zahlen, sozusagen, bevor ich irgendwie... Wieso und warum machst du so viel Schulden? Ja, das hängt mit einer... Angststörung zusammen, die ich habe, im Laufe der letzten 3 Jahre entwickelt habe. Oh. Ja. Wegen einer Angststörung? Habe ich auch noch nie gehört. Wegen einer Angststörung macht man Schulden. Erklär mal. Ja, die Angststörung beruft sich darauf, dass ich quasi nicht in der Lage bin, meine Post zu öffnen und zu bearbeiten. Ah, verstehe. Ich verstehe. Das heißt, du kriegst deine Rechnungen, da reagierst du nicht drauf, die legst du immer wieder weg und legst du wieder weg. Genau. Und dann eskaliert das Ganze und irgendwann kannst du es gar nicht mehr, wirst du ja nicht mehr Herr drüber. Richtig, genau. Das ist jetzt schon, ich würde sagen, in 3.5 Jahren ist es jetzt das dritte Mal, dass ich damit echte Probleme kriege. Das heißt, wenn du immer diszipliniert deine Post aufmachen würdest, könntest du all das vermeiden. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja Wahnsinn. Aber ich krieg's einfach nicht geregelt. Ich krieg's nicht hin. Ich kann das mal, am extremsten, da hatte ich auch schon mal vor anderthalb, zwei Jahren, hatte ich auch schon mal versucht, bei dir anzurufen, aber da hat es leider nicht geklappt. Da war die Angst noch viel extremer als jetzt. Mhm. Also inzwischen geht es einigermaßen. Aber ich habe es eben immer noch nicht in den Griff bekommen. Und damals war das sogar so extrem, dass ich meinen Briefkasten nur noch im Dunkeln geöffnet habe, weil ich schon gar nicht mehr wissen wollte, was für Farben diese Briefe mittlerweile angenommen haben. Weil man dann schon daraus was ersehen kann, ob das richtig, ein schlimmer Brief genau, ist. Ich glaube, im Ansatz können das ganz viele Leute nachvollziehen, dass man viele ist es mulmig, an den Briefkasten zu gehen und zu gucken, was das ist. Und das sind vielleicht ungute Nachrichten und dann legt man das erstmal zur Seite. Mhm. Aber die meisten machen es dann schon irgendwann auf, ahnend, dass wenn man es nicht aufmacht, das alles noch viel schlimmer wird. Vor was hast du denn da konkret Angst? Vor was hast du Angst, was in den Briefen stehen könnte? Ja, davor, dass ich das nicht zahlen kann. Aber du sagst mir doch, du kannst es zahlen. Könntest es zahlen. wenn ich mich früher darum kümmern würde, dann könnte ich das vielleicht zahlen. Genau. Unter Umständen, genau. Also wenn du dir eine Disziplin auferlegen würdest, ich mache es jetzt immer regelmäßig auf, da ich es ja zahlen kann. Es können nicht so schlimme Rechnungen kommen, die ich nicht zahlen kann. Also ich bewältige das immer. Ja, es sei denn, es ist so wie jetzt, dass ich das halt auf... Ja, jetzt ist es schlimm. Ja, genau. Jetzt ist es schlimm. Aber ich meine, am Anfang, man hätte das ja vermeiden können durch so eine logische Überlegung. Ne? Richtig, genau. Und das ist auch, muss ich ganz ehrlich sagen, das, was mir so ein bisschen Angst macht, dass ich das eigentlich vom logischen Menschenverstand her total nachvollziehen kann, dass man das gleich machen muss. Aber trotzdem schaffst du es nicht. Ich schaffe es nicht. Warst du mal in einer Therapie deshalb? Ja, ich war... Du hast es gerade ja schon angedeutet, dass du warst, aber wurde konkret sich damit beschäftigt? Unter anderem. Also jetzt nicht direkt konkret damit, aber auch. Mhm. Ja, also es gibt noch ein paar andere Sachen in meiner Vergangenheit, die da so gewesen sind, die nicht so schön gelaufen sind. Ich glaube, so wie ich das einschätze, wenn du an einen guten Therapeuten gerätst, dass man dieses Problem, was du hast, das ist nervig und es bringt dich immer wieder in Schwierigkeiten, aber es ist kein unlösbares Problem, dass man dir helfen könnte und dass du das wegtrainieren könntest aus deinem Leben. Ich glaube das. Okay. Du musst. Ich hatte auch schon mal Kontakt aufgenommen zum sozialpsychiatrischen Dienst und habe mich von einem Psychiater beraten lassen. Mhm. Weil ich das schon ja selbst als krankhaft empfunden habe, mein Verhalten, insbesondere damals dann, wo ich das nur noch im Dunkeln geöffnet habe und so weiter. Ne? Mhm. Und da war es aber so, also der Arzt, mir habe ich das beschrieben und er meinte aber, meine Beschreibung und das, was er so von mir wahrnimmt, das würde nicht ausreichen, um mich als psychisch krank zu bezeichnen. Ach. Im Grunde war ich ein Stück weit erleichtert, weil das kriegt man natürlich nicht gern mit sie rum. Andererseits... Aber ich halte das gelinde gesagt für Unsinn, was der Arzt gesagt hat. Okay. Ich glaube, es ist wirklich ein Teil einer Erkrankung, ein Teil eines etwas komplexeren psychischen Problems, was du hast. Und da muss man ran. Vielleicht mit einer guten Verhaltenstherapie, vielleicht auch noch ein bisschen anders. Welche Therapieform für dich in diesem Fall die beste ist, das wird dir jetzt meine Psychologin sagen. Ich finde, das kann man lösen und so, dass du in absehbarer Zeit ein angstfreies Leben führen kannst. Ja, das wäre echt gut. Das wäre echt gut, ja. Mhm. Olaf, Sabine hat mitgehört, meine Psychologin, und die ruft dich gleich an. Und alles Weitere löst ihr dann im Hintergrund, okay? Super, alles klar. Sehr gerne. Danke, Olaf, alles Liebe, alles Gute. Danke für die Sendung. Tschüss, Olaf, ciao. Ciao. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, unser Thema morgen. Das Thema morgen heißt, das habe ich aus Liebe getan. Was habt ihr alles schon Tolles oder Verrücktes oder vielleicht auch Schlimmes, vielleicht sogar strafrechtlich Relevantes aus Liebe getan für eine Liebe? Ich glaube, alle von uns haben irgendwas Beklopptes schon gemacht, weil man völlig irrsinnig war vor Verliebtsein. Was war es bei euch? Habt ihr ein Gesetz übertreten oder habt ihr ein großes Opfer gebracht für eure Geliebte oder euren Geliebten oder habt ihr ihm ein riesiges Geschenk gemacht, eine riesige Freude? Was auch immer. Das habe ich aus Liebe getan. Darüber möchte ich gerne morgen mit euch sprechen. Ihr könnt euch anmelden unter domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr anrufen, gerne auch während der Sendung 0800 220 5050. Jetzt geht's weiter heute mit der Freien Themennacht und hier ist Julia. Julia ist 20. Guten Morgen, Julia. Hallo, Domian. Julia, um was geht's denn bei dir? Ja, es geht um meinen Freund. Was ist los? Mein Freund hat über 400 Paar Frauenschuhe. Was bitte? Wie bitte? Der hat über 400 Paar Frauenschuhe? Ja. Wie alt ist dein Freund? Er ist 22. Warum hat er so viele Schuhe? Ja, weil das ein Fetisch ist. Also er findet es toll, an Schuhen zu riechen oder einfach nur da stehen zu sehen oder vor allen Dingen an Frauen zu sehen. Und er bestellt die im Internet, zum Beispiel über eBay. Ach so, der bestellt die nur, um sie dann zu Hause sich hinzustellen. Um sich hinzustellen oder also mittlerweile, er hat sich zum Teil auch schon an den Schuhen gerieben. Und dann liegt es so natürlich, wenn ich sie trage. Aber er selbst trägt sie nicht. Er hat auch schon welche an. Ach so. Aber, welche Schuhgröße hat er? Er hat 46. Dann ist es wahrscheinlich, ich kenne mich da nicht so aus mit Frauen, mit großen Frauenschuhen, aber wahrscheinlich schwieriger, welche zu finden. Ja, also ich weiß von ein paar 39er Overknees, die er mal getragen hat. Also ich habe es zum Glück nicht gesehen, muss ich auch nicht, um ehrlich zu sein. ja. Wann trägt er die denn? Also er hat sie wohl mal getragen, um zu wissen, wie es ist. Achso, aber das ist nicht sein Hauptding. Sein Hauptding ist, die Dinger zu haben. Genau, das daran zu riechen, sich vorzustellen, dass die mal getragen wurden, Haare möglicherweise und sowas. Ich verstehe, das sind gebrauchte Schuhe. Das sind, ja genau, die habe ich bestellt, das sind richtig, richtig kaputte Schuhe, die man normalerweise wegschmeißt. Die gehen zum Teil für richtig viel Geld weg, Domian. Also was der an Geld dafür ausgibt, ist krass. Das ist ja richtig abartig, oder? Ich finde es jetzt nicht so abartig, um ehrlich zu sein. Das hat dich nicht so geschockt. Wie lange seid ihr zusammen? Fast ein Jahr jetzt. Und nach wie vielen Wochen oder Monaten hat er dir das erzählt oder gebeichtet? Er hat es mir vorher gesagt. Vorher, genau. Wir haben uns im Internet kennengelernt und dann hieß es immer, ja, ich habe ein dunkles Geheimnis und eine dunkle Seite. Und ich so, ja, wuschen kann es doch nicht sein. Und dann irgendwann waren wir in einem Deichmann. Und dann hat er es mir erzählt. Im Schuhgeschäft hat er es dir erzählt? Ja, auf dem Weg vom Schuhgeschäft zu einem Restaurant. Ach so, ja. Ja, und genau. Und deine spontane Reaktion? Ganz ehrlich, es war ein, das ist alles. Ja gut, wenn er gesagt hat, ich habe ein dunkles Geheimnis, dann denkt man ja, dass der irgendwie ganz furchtbare Sachen macht. Ich kannte das Ausmaß ja nicht. Er hat gesagt, er steht auf Frauenschuhe. Wie viele Männer stehen zum Beispiel auf High Heels? Ja, natürlich. Klar. Ja. Also das ist bei ihm zum Beispiel gar nicht der Fall. Er findet es aber auch toll, wenn man die kaputt macht. Es gibt zum Beispiel, wir haben mal uns zusammen getroffen. Also er wohnt so, ich weiß gar nicht, 50 Kilometer sind das ungefähr, glaube ich, von mir entfernt. Und dann haben wir uns getroffen, einfach so mal, und sind mit einem Tretboot rauf auf dem See und haben da einfach Schuhe kaputt gemacht. Und das Ganze gefilmt und hochgeladen. Und da gibt's. Ja, das ist ja nur noch eine neue Variante. Also nicht nur, dass er drauf steht, dass er dann schnüffelt, dass er sich dran reibt. Wir wissen, was er da reibt. Aber es macht ihm auch Spaß, die Dinge kaputt zu machen. Mir dabei zuzusehen. Ach, du musst die Schuhe kaputt machen und das findet er geil. Ja. Auf einem See. Ja, beispielsweise. Jetzt schrillen natürlich die Alarmglocken als der Naturschützer in mir. Nein, es wurde nicht im See entsorgt. Nein. Wie hast du die denn kaputt gemacht, die Schuhe? Mit allem Möglichen. Wir haben Nagellack dran verschmiert. Wir haben vor allen Dingen erstmal Tic-Tac-Toe draufgespielt. Wir haben mit einem, wie heißen die Dinger so, Teppichmesser. Mhm, ja. Hat ihn das sexuell erregt, während du das gemacht hast? Ja. Auf dem See? Also es reicht schon, wenn die Schuhe eigentlich nur draußen sind und ich die in der Hand habe, oder wenn er sie es kommt auf die Schuhe selber drauf an. Also Schax zum Beispiel findet er besonders toll. Das heißt, der ist ein absoluter Fußfetischist wahrscheinlich auch. Nicht mal unbedingt Fußfetischist. Nee, nicht unbedingt. Ja. Auch. Aber was macht er denn dann mit deinen mit dir und deinen Schuhen ständig, wenn ihr euch seht? Er findet es toll, mir die zu schnüren. Die zu schnüren? Oder sie auszuschneiden. Wir haben uns auch mal auf dem Parkhaus hingechillt, sag ich mal, als es warm war, und dann einfach oben hin, weil es überall so voll war. Und wir dachten, ja, da haben wir unsere Ruhe. Und natürlich schenkt er mir auch unheimlich viele Schuhe. Ich hab es genau gerade gedacht, der fällt doch ständig wahrscheinlich über dich her und zieht dir die Schuhe aus und schnüffelt daran oder weiß ja, nicht. Ja, genau. Ja, der schnüffelt dran und zieht sie mir auch gerne wieder an. Und das nimmst du alles so locker hin, das ist nicht für dich abstoßend. Ja, nee, ich nehm's locker hin. Mit Schmunzeln. Es ist schon strange teilweise, muss ich zugeben. Ja, aber ich finde. Jeder hat so seine Macken, finde ich. Jeder hat die Macken, ja. Er tut niemandem weh. Nein, natürlich. Nein, klar. Aber dennoch, als enger Partner würde es mich schon, also gelinde gesagt, schon irritieren. Und irgendwann ging es mir, glaube ich, ein bisschen auf den Zeiger, wenn der immer mit seinen Schuhen anfangen würde. Das tut er gar nicht mehr so. Wenn ich ständig mit den Schuhen anfangen würde, also schon spielt das eine Rolle, aber jetzt nicht so extrem, wie du es dir vielleicht vorstellst. Mhm. Also man, wir sitzen, es kann auch praktisch sein für eine Frau. Wir sitzen da zum Beispiel in der Stadt und lästern über die Schuhe. Oh, die trägt aber hässliche Schuhe und die Socken kann man dazu nicht tragen. Und ja gut, das ist natürlich lustig. Aber wenn, nimm mal an, es ist Sommer. Du hast irgendwelche Turnschuhe an, irgendwelche Joggingschuhe oder sowas. Und du hast sie länger angehabt und er zieht sie dir dann aus. Oh, das ist besonders toll. Ja, aber ist dir das nicht ein bisschen peinlich? Ist dir das nicht ein bisschen peinlich, wenn er dann so merkt, dass nun deine Füße auch nicht mehr so ganz frisch riechen? Doch, und so? Das ist eine sehr beklemmende Situation, sag ich mal. Also schon unangenehm. Mhm. Teilweise. Denn du möchtest einfach die Füße zurückziehen, damit er nicht belästigt wird von dem Geruch, aber er will den Geruch haben. Ja. Ja, genau. Er findet es toll und normalerweise denkt man sich ja so, Mist, lass mich duschen. Genau, das meine ich. Wie ist denn das so, wenn ihr Sex habt miteinander, spielen Schuhe da auch eine Rolle? Ja, wenn ich könnte sie tragen oder kann sie dabei tragen und das ist toll, wenn ich sie dabei trage, sag ich mal so. Ja, aber es geht auch ohne. Ja, schon. Aber bei ihm ist ja auch das ganze Zimmer voller Schuhe. Er schläft ja beispielsweise auch auf Schuhen. Also sein Bett hat keinen Lattenrost, sondern unter... Nein, jetzt bitte nicht. Er schläft auf Schuhen? Aber da ist eine Matratze drüber. Noch. Ach so, die Schuhe sind da... Meine sehr dünne Matratze, aber die Schuhe sind dann da drunter und der schläft noch drauf. Und um das Bett herum ist auch eine Riesenmauer von Schuhen. Und eigentlich muss man schon fast irgendwie so also mit Anlauf draufspringen. Also ich sag nochmal, mich wundert's, dass du das so hinnimmst. Spätestens da wäre bei mir so ein bisschen die Toleranzgrenze, glaube ich, erreicht. Ja, also mittlerweile stört es ihn auch so ein bisschen. Das ist ja doch dann irgendwann unbequem, wenn es sich eingelegen hat im Schwergewicht und dann, ja. Es ist bei den Fetischen ja immer so eine Sache. Bis zu einem gewissen Punkt ist das alles okay, aber wenn es dann Überhand nimmt und das zu sehr lebenseinnehmend wird, dass sich die gesamten Gedanken nur noch um den Fetisch kreisen, dann wird's heikel. Es sind nicht die gesamten Gedanken, also das muss ich dazu sagen. Es ist viel, aber es ist nicht nur. Was macht er denn vor dem Beruf? Ja, also ich weiß nicht, wo mich jetzt umbringen, wenn ich sage, weil er ist ITler. Was ist er? ITler. Ah, ITler, so. Ich dachte, der ist Fußpfleger oder sowas. Ja, ich habe auch schon gesagt, du wärst doch der perfekte Schuhverkäufer. Das stimmt, der muss eigentlich ein Schuhgeschäft aufmachen. Ja. Ja, Julia, da hast du uns ja Sachen erzählt. 400 Paar alte Schuhe, ne? Olle Schuhe. Mhm. Auch so olle, ausgetretene Birkenstock-Schuhe. Ja, total mit Löchern drin und... Ja, total richtig durchgefranst. Müssen die Schuhe eigentlich so nach seiner Fantasie von jungen Frauen sein oder eigentlich nur von Frauen? Das stellt mir eine Frage. Ich würde schon sagen, dass er sich junge Frauen vorstellt. Ja. Muss man darauf achten, ob da nicht vielleicht das eine andere Schuhwerk dabei ist, was dann auch für die ältere Dame geeignet ist. Also, ich sag mal, keine Ahnung. Also, nee. Nee, glaube ich nicht. Ja. Also Julia, der Fetisch stört dich noch nicht und es ist alles noch gut zwischen euch beiden. Ja, alles. Also eigentlich ist alles bestens. Dann hast du uns jetzt etwas Ungewöhnliches erzählt, was wir so auch noch nicht hier gehört haben. Ich danke dir und bestelle einen schönen Gruß an deinen Liebsten. Könnte ich ein Autogramm haben? Na klar, sehr gerne. Wir rufen dich nochmal an wegen deiner Anschrift. Okay, danke. Tschüss Julia, ciao. Ciao. Ciao. 0800 220 5050. Und um 1.24 Uhr begrüße ich herzlich den Thomas. Thomas ist 31. Guten Morgen, Thomas. Hallo, Jürgen. Thomas, schön, dass du da bist. Um was geht's? Hallo, ich habe ein ganz neues Thema mal und das ist Roofing, heißt das. Roofing? Roofing, ja. Was ist das dann? Also das kam aus Amerika und zwar ist das auf ungesichert auf zum Beispiel Baukräne oder Brückenklettern. Ach, also ohne Sicherung. Ach du Jürgen, wie krass. Ja, da gab es auch mal einen großen Bericht im Spiegel TV drüber. Also Moment, ungesichert auf Kräne steigen, auf so ganz große Baukräne. Genau, Kräne oder zum Beispiel Häuser an Fassaden hochklettern. Ja. Und auf an, Baukräne komplett an, ohne Sicherung halt, ne? An Brücken? Genau, an Brücken, genau. Hochhäuser auch? Hochhäuser auch, zum Beispiel an Fassaden, wo man gut hochklettern kann. Gibt da manchmal diese seitlichen Fassaden noch, wo man dann komplett dran hochklettern kann am Hochhaus. Ja. Ne? Jetzt sag bitte nicht, dass du das tust. Doch. Doch. Ja. Wir sind zu dritt so einer Gruppe und ich bin auch noch aktiv mit bei. Wo bist du denn schon überall hochgeklettert? Also ich hatte diverse Baukräne schon, alte Funkmasten. Und wir waren zum Beispiel in Russland, da ist die Szene ganz groß. Da waren wir zu dritt schon mal, da sind wir auf eine große Brücke geklettert. Warum macht man sowas? Warum begibt man sich in eine solche ungeheure Lebensgefahr? Ja, ich kann das gar nicht beschreiben. Das ist seit Kind auf haben wir das schon gemacht, aber halt nicht so groß. Und das ist dieser Kick ist das einfach. Halt dieser immense Adrenalinkick, wenn man das geschafft hat, ne? Ist dir, oder also, anders gefragt, was glaubst du, welche Gefahren für dich damit verbunden sind? Also im schlimmsten Fall der Tod, ne? Wenn man halt mal einmal falsch geht oder nicht richtig zugreift und fliegt dann da runter, dann ist man halt tot, ne? Also dann war es das. Der ne? Tod. Oder schwerst, ja. Du bist schwerst verletzt. Oder du sitzt hinterher im Rollstuhl. Ja, im besten Fall noch. Bei derer Höhe ist meistens... Im besten Fall noch. Ist es dann nicht völlig legitim zu sagen, ihr habt nicht mal alle Tassen im Schrank? Auf jeden Fall, ja. Das ist also ein ganz abgefahrenes Hobby, also, ne? Und... ist es nicht legitim zu sagen, wenn dann was passiert, dass man sagt, okay, kein Bedauern, er hat so gewollt? Genau, das ist wirklich so, das sagt man dann auch so. So, das ist für dich dann auch okay? Das wäre auch okay, ja. Ich weiß, das ist doch auch strafrechtlich heikel. Ja, man muss da ziemlich aufpassen, vor allen Dingen da in Russland, das ist jetzt schon populär geworden, also da stehen die Polizei jetzt schon an sämtlichen Stellen. Okay. Das wird jetzt schon gefährlicher, ne? Lass uns über Deutschland sprechen. Du darfst doch in Deutschland nicht auf all diese Sachen klettern, nein, von denen du gerade gesprochen hast. Das heißt, nein, du machst dich auch strafbar. Würde ich mich auch strafbar machen. Ich denke mal, wenn wir gefuckt werden würden, ich weiß nicht, was da auf mich zukommt, aber würde ich mich bestimmt strafbar machen auch. Wahrscheinlich nicht so eine absolute Riesenstrafe, aber eine Strafe. Bestimmt, weil ja, du dein Leben riskierst und eventuell, wo du auch immer hochkletterst, vielleicht sogar auch anderes Leben riskierst. Das ist meistens nicht so, weil das ja außerhalb ziemlich ist, aber ich denke mal, da würde es bestimmt einen drauf geben wegen illegalen Einbruch oder sowas, auf jeden Fall, ne? Mhm. Du bist so. Ja auch keine 17 mehr und bist irgendwie nee, völlig durchgeknallt, du bist 31. Genau, genau. Was machst du beruflich so? Ich fahre LKW. Du fährst LKW. Hast du eine Frau? Ich bin LKW-Berufskraftfahrer. Hast du eine Frau, eine Freundin? Eine Frau habe ich auch, ja. Hast du Kinder? Noch nicht, nein. Weiß deine Frau, dass du das machst? Die wusste von zwei kleineren Sachen, aber meistens nicht. Da sagen wir gehen raus oder wir gehen ein bisschen mit Freunden unterwegs und dann treffen wir uns halt zu dritt, ne? Wer weiß das denn außer deiner Clique? Sonst eigentlich keiner. Hast du nur Eltern? Eltern habe ich auch, ja. Gutes Verhältnis zu den Eltern? Bitte? Ein gutes Verhältnis zu den Eltern? Ja, ist eigentlich ein gutes Verhältnis, ja. Ich bin ein bisschen fassungslos, Thomas, dass du das so auch... Wie gesagt, wenn man ganz jung ist, kann man das ja eher noch verstehen, wenn man so durchgeknallte Sachen macht. Aber ja, du bist ein erwachsener Mann, du hast einen verantwortungsvollen Job. Ja, genau, genau. Du hast eine Frau, die dich liebt und die du liebst. Genau. Du hast Eltern. All diesen Menschen würdest du dieses Unglück antun wollen, nur durch dein leichtsinniges Verhalten? Genau, da habe ich jetzt auch schon drüber nachgedacht und ich werde jetzt wahrscheinlich auch bald aussteigen und werde dann halt nur noch filmen, ne? Filmen? Wie filmen? Das wird ja auch gefilmt, das wird dann ins Internet gestellt. Also gibt es diverse Videos bei YouTube, ne? Mhm. Und da wird sich dann untereinander so halt angestachelt, wer den höheren Turm hat oder wer den höheren. Ja, aber das ist ja auch schon wieder Wahnsinn. Dieses Filmen, genau, damit stachelst du ja vielleicht auch noch wieder jüngere Leute an und bringst dir auf diese Idee. Ich finde das Filmen auch nicht in Ordnung, auch verwerflich. Ist es auch eigentlich. Also das ist ein ganz abgefahrenes, krasses Hobby irgendwie und das ist, das kam so aus Amerika mal rübergeschwappt und wir haben das dann irgendwann so aufgenommen, mhm, ne? Mhm. Naja, das ist sowas wie U-Bahn-Surfen, oder? Genau, sowas, das gehört damit auch mit zu. Sowas ist das, genau diese Aktion, Alter. Achso, das fällt auch unter diesen großen Begriff. Das gehört auch mit unter dem Begriff Roofing, genau. Das ja, ist ja. Das für auch. Nur hier in Deutschland nicht so populär, ne? Ich hatte bei jemanden, der auf Zügen mitgefahren ist. Genau, das gehört da zum Beispiel auch mit zu. Das ist irrsinnig, das ist ja wie ein Stunt. Wie ein Stunt ist das eigentlich, genau. Ein Stunt. Nur im realen Leben halt, ne? Also ich höre daraus, dass da schon ein Bewusstsein bei dir jetzt angefangen hat zu wachsen, dass du aufhören willst. Genau, auf jeden Fall, ja. Ich werde jetzt auch zu alt und, ne, also was heißt zu alt, aber das in jüngeren Jahren war der Kick halt noch mehr da und jetzt denkt man halt mittlerweile noch schon drüber nach, oh Mist, wenn jetzt mal was passiert. Das ne? musst du auch. Ja. Und das musst du wegen deines eigenen Lebens, deiner eigenen Gesundheit, das ist... völlig idiotisch seine Gesundheit. Mein Gott, du weißt, ich weiß nicht, ob du diese Sendung öfter hörst. Ich höre immer öfter mal ab. So, dann weißt du auch, wie viele Menschen hier schon angerufen haben, die schwerste Verletzungen bei Autounfällen hatten oder die Behinderungen haben. Und wie sehr, sehr, sehr schwer das Leben danach ist. Ist auch schon passiert und haben wir also auch schon mal gehabt in Russland. Unser russischer Partner, der ist da verunglückt. Bei diesem Zug ist er dazwischen gefallen und hat sich dann ein Bein abgetrennt. Ne? Dann habt ihr es da schon quasi mehr oder weniger miterlebt. Genau, aber der ist halt immer noch so verrückt und kommt mit einem Bein und Krücke, geht da mit in Zug noch. Der war auch im Fernsehen bei Spiegel TV mit, ne, und macht das trotzdem immer noch mit. Ne? Ist denn jemand aus der deutschen Szene auch schon mal verunglückt? Aus der deutschen Szene nicht, dass ich wüsste. Also von uns keiner. Wir sind ja nur zu dritt und sonst kenne ich eigentlich nicht viel. Das ist wie so eine Szene, aber habe ich noch nie was von gehört. Also kleinere Blessuren mal. Ne? Ja, also in Anbetracht dessen, dass du dein eigenes Leben, deine eigene Gesundheit, dass du alles ruinierst. Darf man das nicht machen? Dabei. Man darf das nicht machen. Ich finde, das darf man nicht machen. Man hat auch eine Verantwortung dem eigenen Leben gegenüber. Es ist ja nur ein Geschenk, dass man lebt und dass man gesund ist. Auf jeden Fall, ja. Und ich gehe davon aus, dass du gesund bist. Ich bin gesund. Ja, das ist ja ein großes Glück. So, und dann deine arme Frau, wenn die das wüsste, wenn die alles wüsste, was du machst, die würde wahrscheinlich in Ohnmacht fallen. Ja, die würde durchdrehen, bestimmt. Und deine Mama? Oh, die dürfte das gar nicht wissen. Boah. Ja, könnte ich denen gar nicht erzählen, ja. Roofing heißt das, ja genau. Also extrem gefährlich und also total abgefahren. Lass es sein und film es bitte auch nicht. Nein, ich werde da irgendwann werde ich da auf jeden Fall auch mit aussteigen jetzt. Ja. Oder versuchen zumindest. Ich hoffe sehr bald. Nicht, dass wir irgendwann eine schlimme Nachricht irgendwie in den Nachrichten hören. Das ist da und dabei passiert. Nee, bloß nicht. Thomas, ich wünsche schnelles Aufhören und baldiges Aufhören. Okay, super. Alles Gute. Dankeschön. Ne? Tschüss, ciao. Ciao. Roofing, nicht Roofing. Roofing. Jano, 27. Ja, genau, richtig. Hallo Jano. Hallo, schönen guten Abend, Domian. Ja, guten Abend. So, über was reden wir beide? Ich habe mich heute an euch gewandt mit dem Thema notorisches Lügen. Sag's nochmal. Notorisches Lügen. Notorisches Lügen. Genau. Mit dem Thema meldest du dich? Mit dem Thema habe ich mich gemeldet bei euch, genau. Weil du ein notorischer Lügner bist. Weil ich mich als notorischen Lügner irgendwie langsam entlarve, ja. Oder entlarvt habe, richtig, genau. Was beispielsweise eben damit anfängt, dass man jetzt mal ein bisschen abgehandelt sich immer besser darstellen will, als es eigentlich zurzeit ist. Und bei wem denn? Freunden, Familie. Ja. Also mehr im Umfeld so. Genau, einfach in dem Umfeld, in dem man sich gerade bewegt, ja, Seiten oder irgendwelche Dates, die man irgendwie vielleicht hat, die man es echt trifft. Was sagst du den Leuten denn dann, was nicht stimmt? Das sind ganz viele kleine Sachen. Das ist gar nicht mal irgendwie was Großes, dass ich irgendwie, weil ein Kollege hatte vorhin auch gefragt, ob ich irgendwie jemanden vorlüge, als ob ich schon Kinder hätte oder verheiratet wäre. Nee, das ist gar nicht mal. Das sind einfach so die kleinen Sachen, wie beispielsweise, dass ich eben irgendwie Leuten vorgaukle. Also ich bin zurzeit arbeitslos, suche gerade eine Arbeit, dass ich mich immer da vorertappe, dass ich eben sage, wenn mich jemand fragt, wie es läuft. Läuft gut und meistens eben, ich arbeite noch dort, bei Leuten eben, die mich noch nicht so gut kennen, die halt mein Background nicht kennen. Ich arbeite da und da und, oder wenn mich Leute fragen, was hast du denn am Wochenende gemacht? Und um halt bloß nicht zu sagen, ich konnte es mir halt nicht leisten, wegzugehen, dann sage ich, ja, ich war halt eben dort und dort. Und, ach so. Was machst denn du beruflich, wenn du arbeitest? Also ich bin gerade arbeitslos. Ja, es ist schon klar. Also, hast du gesagt, was hast du gelernt? Was bist du vom Beruf? Von Beruf bin ich Medienkaufmann. Medienkaufmann, ja. Genau. Okay, jetzt haben wir zwei Beispiele gehört. Was gibt's noch? Ja, früher in meiner, ich sag mal, wirklich frühen Kindheit, als ich 12, 11, 13 war, da mein Bruder, ich habe einen älteren Bruder, der ist ab und zu mal so ein bisschen vom rechten Weg abgekommen, ist auch einige Zeit im Gefängnis gewesen und wir lebten damals eben in einer recht kleineren Stadt und jedes Mal, wenn er eben in Nachfragen kam, was mein Bruder betroffen hat, habe ich halt immer auch gelogen, habe gesagt, das stimmt nicht so, wie ihr das gehört habt und also so wie ich das jetzt gerade mitbekomme, sind das so soziale Lügen, ne? Um dich ein bisschen besser sozial zu positionieren. Also der Job geht gut, ich war am Wochenende ganz, ganz gut aus, obwohl ich gar nicht die Kohle dabei habe. Ja, richtig. Und so weiter. Das sind keine so fulminanten Lügen, dass du jetzt irgendjemand erzählst, du hast jetzt Jura studiert und bist Maler und Lackierer oder so. Also so kolossale Lügen sind es ja nicht. Nee, kolossale Lügen sind es nicht, aber die natürlich dann trotzdem irgendwie nach einer Zeit, die gewissen Zeit wieder einholen. Ja, klar. beispielsweise ist es letztens erst passiert, dass mich jemand auch, sag mal, direkt darauf angesprochen hatte. Wenn du nicht langsam mal aufhörst, deine Lügengeschichten zu erzählen. Mhm. Ja, Punkt, Punkt, Punkt. Und ja, und? Weil ich es manchmal irgendwie immer vergeige, ehrlich zu sein, weil ich mich immer davor schäme vor der Wahrheit, weißt du? Weil man immer irgendwie... Ja, du hast es ja auch im ganz engen Kreis, ne? Also in der Familie auch. Oder bei engen Freunden. Machst du es auch? Ja, genau. Genau. Ich meine, dass man vielleicht mal irgendwie so über den Tag lügt, okay, das kommt vielleicht natürlich sicherlich vor. Mhm. Oder vielleicht auch nicht, meine manche vielleicht auch nicht, aber das ist bei mir ist es schon sehr auffällig. Und letztens, als eben dieser Satz kam von meinem Freund, will ich nicht sagen, aber von jemandem, den ich kenne. Oder gerade deswegen, wo er hat mich so schockiert. Mhm. Was hat denn der gesagt, wenn du nicht aufhörst, dann? Was dann? Das war eine SMS gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sie nochmal finde, aber er hatte geschrieben, deine Lügengeschichten reißen dir irgendwann den Boden unter den Füßen weg und aber da ich habe jetzt, glaube ich, sämtliches Vertrauen in dich verloren. Ach so. Aber da muss dann noch was, doch noch was Schlimmeres sein als Lüge, wenn der sich so äußert. Was hast du dem denn speziell erzählt? Und zwar hatte ich bei ihm noch, mein Gott, was soll es, einfach raus damit. Normalerweise wäre es jetzt an dieser Stelle schon wieder so weit, dass ich lüge, aber mein Gott. Mhm. Ich hatte bei ihm noch Mietschulden gehabt. Mhm. Und war auf einer Party gewesen, hatte auch vor, bei ihm vorbeizugehen, war auch dort gewesen, war eigentlich eine spontane Entscheidung. Ich hatte mir gesagt, du gehst jetzt dahin und bringst das Geld vorbei. Mhm. Er war nicht da. Hatte ihm dann eine SMS geschrieben, du bist gerade nicht da, wollte dir eben noch das Geld vorbeibringen und hab's dir in den Briefkasten hinterlegt. Und was aber nicht stimmt. Genau. Mhm. Und da er irgendwie eine sehr gute Menschenkenntnis hatte, auch schon früher, ich hatte natürlich mich damit daher herausreden wollen, dass es wahrscheinlich irgendwie entwendet worden ist. Und jetzt fängt es an schlimm zu werden, ne? Genau. Ja. Wie viel Geld ging's da? 100 Euro. 100 Euro. Mhm. Wie ist das denn ausgegangen? Mit dieser SMS oder habt ihr euch da ausgesprochen? Nee, bisher noch gar nicht. Also er ist... Ach so. Mhm. Wie ist das ausgegangen? Er hat eigentlich mir zu verstehen gegeben, wisst ihr, wenn ich scheiße auf dieses Geld, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, dann ist es halt einfach so. Mhm. Und lass mich zufrieden in der Hinsicht. Und hast du ihm das Geld nicht zurückgegeben bisher? Nee, bisher nicht, nee. Ja, das solltest du natürlich tun. Ja. Auch wenn er sagt, ich scheiße auf das Geld, finde ich, dann appelliere ich an deine Ehre, dass du das tun solltest. Auch wenn er dann danach weiter keinen Kontakt mit dir haben will. Ja, richtig. Und wir reden ja nicht über eine Megasumme, es sind ja 100 Euro. Ja, ja. Das ist wirklich kurios. So, als du gerade angefangen hast zu erzählen, da dachte ich, ich denke es ja eigentlich immer noch, das ist ein netter Kerl. So, du kommst sehr sympathisch rüber, finde ich, für mich. Danke. Ja, umso mehr schade ist das. Wahrscheinlich bist du auch so ein geselliger Typ und mit dir kann man gut reden und vielleicht auch nett ausgehen und so. Umso mehr schade ist das, dass du dir das kaputt machst mit so einem blöden Verhalten. Da hast du mal recht, ja. Und mir ist das irgendwie sehr deutlich geworden, eben jetzt das jüngste Ereignis mit dieser SMS, mit dieser blöden Mietgeschichte. Ich meine, klar, momentan sind für mich 100 Euro 100 Euro, kann ich nicht abstreiten. Letzten Endes stehen sie mir aber zu und es ist ja nicht so, dass ich sie nicht bei ihr gehabt hätte. Ich habe sie ja bei ihr gehabt. Und, ja. Umso schlimmer. Naja, ich weiß nicht, ich bin dann einfach wieder in mein altes Muster zurückgefallen und keine Ahnung. Wie lange machst du das schon so? Ist schon eine Weile, muss ich dir sagen, ganz ehrlich. Hast du eine Freundin? Nee, zurzeit nicht. Aber du hattest mal eine und hast es mit der auch so gemacht? Naja, an dem... Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass man in einer Beziehung niemals irgendwie eine kleine Alltagslüge hat. Mhm. Aber so große Sachen nicht. Vielleicht bist du gerade im Konflikt und sagst mir auch nicht. Doch. Ich habe gerade überlegt, aber ich sag's dir einfach, ja. Ich hatte aufgrund einer Lüge, ist unsere Beziehung auseinandergegangen, ja. Was war das für eine Lüge? Gut, die schlimmste, die man sich vorstellen kann in einer Lüge. In einer Beziehung, meine ich. Sag. Ja, man ist fremdgegangen und es ist irgendwann rausgekommen. Mhm. Und hast das vorher abgeschnitten, hast irgendwas erzählt? So sieht's aus, genau. Ich muss dazu sagen, das war einer meiner, also als ich damals, wie du vorhin gerade auch meintest, an meine Ehre appellieren, das war der erste Schritt, oder damals die erste Situation, in der ich dann auch dachte, Adriano, in der Hinsicht, du kommst jetzt hier einfach nicht mehr so raus. Mhm. Und ich hab, na gut, das hat meine Tat ja nicht besser gemacht, aber ich hab zumindest gesagt, die Trennung, und du stellst dich jetzt allen Fragen, allen Sachen, die jetzt auf dich einprasseln, alle unangenehme Anschuldigen, und gut, da bin ich halt auch durchgegangen. Aber ich meine, das ist vielleicht nicht gerade das Thema, aber in dem Moment habe ich zumindest damals eben gesagt, jetzt so geht's nicht weiter, und alle Nachfragen, die jetzt kommen. Okay, aber das hat der gute Vorsatz damals, wie lange liegt das zurück? Ungefähr ein Jahr. Okay. Hat noch nicht richtig gefruchtet. Danach gab's ja die Geschichte mit den 100 Euro zum Beispiel. Ja, zum Beispiel, ja. Aber immerhin scheinst du ja aufzuwachen zwischendurch, und es wird dir bewusst, was du tust. So. Deshalb hast du auch heute hier angerufen. Mir, oh ja, ich meine, mir ist es sehr, sehr bewusst. Jedes Mal, wenn ich eine Lüge erzähle, ist ja nun, also ich meine, selbst wenn, was sicherlich jeder Mensch kennt, sobald man eine Lüge erzählt, man erkennt ja, also man ja, weiß klar. Aber das ist, aber ich finde, ich meine, das ist jetzt wirklich der erste Schritt, um dass du dir das weg- und austrainieren kannst. Dir ist die Sache bewusst, und du hast dein Unrechtsbewusstsein. Das sind ja schon mal zwei wichtige Schritte. Das heißt, dass du jetzt bei jedem Mal, wenn du irgendwas anfängst zu erzählen, musst du in den Gedanken ein paar Schritte vor schon sein und dir überlegen, was sage ich jetzt? Und nur so kannst du es jedes Mal trainieren, ob du wieder in einer Lüge bist oder nicht in einer Lüge bist. Ich vermute mal, dass das nicht von heute auf morgen völlig abzustellen ist. Ja. Aber durch dieses radikale Bewusstsein, dass du einen Scheinwerfer auf dich selbst stellst, einen ganz scharfen Scheinwerfer, glaube ich, kann man das runtertrainieren, wegtrainieren. Vor allen Dingen so Larifari-Sachen. Es ist keine Schande, arbeitslos zu sein, also sagt man, ich bin arbeitslos. Ja, das ist halt immer der Punkt. Also ich habe damit wirklich, darauf würde ich gerade unnormal zu sprechen kommen. Das ist halt manchmal immer so, ich weiß, dass es der total affig ist eigentlich auch und total bescheuert, aber ich gebe dann lieber nicht zu, dass ich arbeitslos bin, weil ich immer denke, derjenige gegenüber von mir, der denkt sich jetzt sicherlich, oh mein Gott, was ist das für ein Versager? Dann mach dir doch mal eine Liste von deinen Hauptgrundlügen. Dazu zählt die Arbeitslosigkeit. Schreib dich immer einfach alles auf. Und dann kannst du, wenn du das alles aufgeschrieben hast, dann kannst du dir das viel besser vor Augen führen und dir eintrichtern bei der nächsten Gelegenheit. Wenn dieser Punkt angesprochen wird, werde ich die Wahrheit sagen. Und so kannst du die Punkte abarbeiten und so trainierst du dich weg von dem Lügen. Ja, morgen ist es zum Beispiel soweit. Morgen treffe ich mich mit jemandem, den ich lange nicht mehr gesehen habe. Und ja. Gut. Können wir schon vereinbaren, dass du morgen die Hosen runterlässt? Also ich werde mein Bestes geben und mich daran erinnern, was du gesagt hast. Ja, und ich glaube, ich sag dir, man hat ja dann auch ein Erfolgserlebnis mit sich selbst, wenn man das dann geschafft hat. Dann wirst du übermorgen auch schon wieder anders sein mit Leuten und so weiter. Nur so geht's, Jano. Kein Psychologe, das schaffst du alleine. Ja, das wäre wirklich toll. Genau, morgen ist die erste Bewährungsprobe, okay? Ja, ich wünsche dir gutes Gelingen. Und Moment, vielen Dank und dir noch eine gute Sendung weiterhin. Danke. Dankeschön. Ja, auf eine Ohr, danke. Tschüss, ciao. Tschüss. Hier ist der Thomas. Thomas ist 31. Guten Morgen, Thomas. Ja, guten Morgen. Hallo Thomas, um was geht's bei dir? Geht bei mir ums Trinken beim Autofahren. Also ich mach's beruflich. Mhm. Sprichst du gerade mit einer Freisprechanlage? Nein, übers Handy, übers Telefon. Ach so, okay. Das klang so komisch. Du trinkst und fährst Auto? Berufsmäßig. Erzähl mal ein bisschen. Ja, ich wusste gar nicht, dass ich heute herankomme. Ich frage dich mal. Ich fahre jetzt schon ich habe seit 2007 den Taxischein. Ja. Und fahre seit 2009 im Ausland. Ich möchte jetzt nicht sagen, wo. Du fährst im Ausland Taxi? Oder wie? Ja. Also ich bin Grenzgänger, aber ich möchte jetzt eben nicht sagen, wo genau, weil ich Angst hätte, dass es vielleicht der Arbeitgeber herauskriegt. Okay. Und auch jetzt habe ich schon etwas getrunken. Ja, ich meine es auch zu merken, aber okay. Du fährst also Taxi im angrenzenden Ausland, da wo du wohnst, gehst du in das Ausland und fährst da Taxi. Ja. Und du fährst Taxi betrunken. Ja. Jeden Tag. fast jeden Tag. Also eigentlich jeden Tag, ja. Wenn ich halt am Abend nach Hause komme oder eben von der Nachtschicht, derzeit fahre ich Tagesschichten. Ja. Und wenn ich halt nach Hause komme, dann, ich weiß nicht, mir fehlt irgendwie die Energie. Und dann trinke ich halt. Aber du trinkst auch schon während der Arbeit? Ja. Ja. Wie viel trinkst du denn dann, wenn du einen 8 Stunden oder 10 Stunden Fahrschicht hast? 12 Stunden. 12 Stunden, also man fängt um 6 an und fährt bis 18. Ja genau, das haben mir die Kollegen hier in Köln auch schon erzählt. Also, okay, 12 Stunden, wie viel trinkst du denn dann während dieser 12 Stunden? Okay, also mal abgesehen jetzt, wenn ich schon anfange, habe ich schon wahrscheinlich einen sitzen. Also ich merke es nicht. Ich habe ja schon geschlafen und bin mehr oder weniger ausgenüchtert. Und während der 12 Stunden, ich weiß nicht, 6, 7, 8 Bier. Mhm. Immer Bier? Ja. Du hast das Bier im Auto? Nein, das kann ich mir nicht erlauben, weil in dem Land, wo ich eben fahre, gibt es Kontrollen und die werden eben von der Polizei durchgeführt. Ja. Und deswegen hole ich mir das, oder ich bin verpflichtet, in dem Land, wo ich fahre, Pausen einzuhalten. Mhm. Und ja, wenn ich die Pausen halt mache, dann trinke ich halt, leg mich halt hin für die 20, 30 Minuten und denk mir einfach, gut, es passt wieder und ja, ich fahre dann wieder. Bist du denn in diesem Land, in dem du arbeitest, schon mal kontrolliert worden? Ja, schon mehrere Male. Und das hat man nicht gemerkt, dass du alkoholisiert bist? Nein, in dem Land achtet man eben drauf, auf die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeitenverordnung. Ach so, da musst du nicht mal in die Tüte blasen, sowas gibt's nicht. Kommt mal ab und zu vor, hatte ich jetzt auch schon mal. Und da hatte ich vielleicht Glück oder ich habe halt den Pegel am Abend nicht erreicht und es kam halt eben nicht raus. Was das gehört auch schon dazu. Auch in dem Land, wo ich war, gehören auch Drogentests dazu. Ja, was würde dir doch drohen, wenn man das rausbekommt? Ja, wenn das rauskommt, bin ich ein Job los. Das auf jeden Fall. Also da gibt es keine Diskussion. Das ist wahrscheinlich das Mindeste. Das geht ja schon so viele Jahre, seit 2007, sagst du. Also seit 2007 fahre ich berufsmäßig und seit 2009 habe ich halt damit angefangen. Mhm. Genau, so war's. Nun meldest du dich ja, und dir ist ja klar, in welcher Form wir darüber sprechen werden. Dir ist ja auch klar, dass ich nicht sage, na ja, Thomas, mal ein Bierchen beim Taxifahren ist ja nicht so schlimm. Das ist dir ja klar, dass ich das so nicht sagen werde. Du hast ja, dir ist bewusst, was du da tust. Ja, mir ist es natürlich schon bewusst. Was, beformulier es mal, was tust du da? Mein Gott, es ist mir klar, wenn jetzt ein Fahrradfahrer irgendwo auftaucht oder ich halt meinetwegen, was weiß ich, es rot übersehe oder wie auch immer, es ist mir schon klar, ich bringe Menschenleben in Gefahr. Aber in meiner jetzigen Situation oder halt wie auch immer, ist mir das dann doch irgendwie nicht bewusst. Für mich ist irgendwie Alltag. Mhm. Für mich ist einfach nur Alltag. Ich kann halt fahren, ich muss halt so salopp sagen, wenn ich einen Sitzen habe. Mhm. Aber du hast es natürlich sehr, sehr richtig selbst jetzt so so formuliert. Du gefährdest im höchsten Maße andere Menschen. Einmal andere Verkehrsteilnehmer. Du gefährdest auch die Leute, die bei dir im Taxi sitzen, wenn es durch deinen Alkoholkonsum zu einem Unfall kommt. Kannst du unter Umständen verantwortlich sein für schlimme Schicksalsschläge der Menschen, die sie dann aushalten müssen. Und du gefährdest natürlich auch dein eigenes Leben und deine eigene Gesundheit. Ja, das möchte ich jetzt sagen. Auf mein Leben wäre jetzt mehr oder weniger, ja, ich möchte jetzt nicht jetzt im Fernsehen sagen, aber geschissen. Mich interessiert es einfach nicht. Du bist ein unglücklicher Mensch? Nein, nicht unbedingt, aber es interessiert mich halt nicht. Ich will einfach den Job weiterhin ausführen. Und, mein Gott, ich trinke halt einen. Wie sieht das denn aus? Hast du Familie, Freundin, Frau? Nein, ich bin alleinstehend. Thomas, ich sag's nochmal. Dir ist klar, dass du verantwortlich bist unter Umständen für ganz großes Unglück, was du verursachst. Vielleicht für den Tod eines Menschen. Und du kannst von Glück reden, dass bisher noch nichts passiert ist. Ist dir das so klar? Das ist mir schon klar. Ich muss ganz ehrlich sagen, und ich will jetzt hier vom Fernsehen nicht den ganzen Berufsstand kritisieren, aber es ist so. Also ich bin jetzt nicht der Einzige und ich will mich jetzt nicht herausreden. Hm. Aber es gibt an sich doch meiner persönlichen Erfahrung nach jetzt im Ausland oder im Inland bin ich auch schon Taxi gefahren. Es gibt eben sehr, ich will es eben halt nicht beziffern, aber es gibt doch tatsächlich viele Taxifahrer, die tatsächlich trinken, Thomas, und es doch schaffen zu verheimlichen. Ja, das, weil es ist, das ist schlimm es genug. Ist halt ein Stress, es ist ein Stress. Ja, okay. Man fährt 12 Stunden jeden Tag, man muss sich das eben überlegen. Glaube ich. Der Tag hat aber nur 24 Stunden. Ja. 12 Stunden ist man auf Achse. Jetzt muss man in den 12 Stunden abschalten. Man kann eben nicht von einer auf die andere Sekunde abschalten. Man kommt nach Hause und denkt sich, scheiße, jetzt habe ich 12 frei und muss wieder 12 fahren. Wie bewerkstellige ich das? Also, die meisten, ich will eben mal die Taxifahrer nicht belasten. Manche trinken, gehen halt schlafen und manche gehen von mir aus mit dem Hund Gassi oder treffen sich mit der Freundin in der Eis, so Thomas, wie auch immer. So Thomas, das ist schlimm genug, wenn das andere auch machen. Über die anderen reden wir jetzt nicht. Natürlich nicht. Pass auf, lass mich sagen. Das haben mir schon viele Leute gesagt. Achte nicht auf die anderen, sondern eben immer nur auf dich. So, und dass das ein verdammt anstrengender und stressiger Job ist und dass ihr unter großem Druck steht, das weiß ich auch. Da müssen wir auch nicht drüber reden. Aber all das ist auch nicht hauchdünn eine Rechtfertigung, sich die Birne zuzusaufen und andere Menschen und sich selbst in Gefahr zu bringen. Ich appelliere wirklich an deine Vernunft, dass du dieses sofort unterlässt und dir auch Hilfe suchst. Du bist Alkoholiker. Spätestens wenn etwas passiert, sitzt du da und wirst denken, mein Gott, was habe ich angerichtet? Stell dir vor, du überfährst ein Kind. Du hast es gerade eben genauso gesagt, dass ein Fahrradfahrer vor dein Auto fahren könnte und du siehst es nicht rechtzeitig. Und ich könnte dir jetzt, du weißt es selbst, Dutzende von Beispielen bringen. Wie groß ist dann das Lamentieren und dein Jammern? Hätte ich doch. Jetzt hast du noch die Chance, und ich finde es ehrenwert, dass du anrufst und das hier sagst. Wirklich, ich finde es ehrenwert. Ich will dich jetzt hier nicht beschimpfen. Ich finde es gut, dass du anrufst. Aber jetzt lass uns auch weitermachen. Das ist der erste Schritt, hier angerufen zu haben. Der nächste Schritt ist, dass du was unternimmst, dass du weggehst aus dem Beruf, solange du Alkoholiker bist. Geh in eine Klinik, lass dich behandeln. Ja, dazu kann ich dir auch sagen, das habe ich schon eben im Vorfeld den Kollegen gesagt. Ich hatte schon, ich will wie gesagt nichts nennen, nichts sagen, aber ich hatte schon einen Unfall. Ich bin betrunken auf die Autobahn gefahren und bin eben dreimal in die Leitplanke mit meinem privaten Auto eingeschlagen und bin abgehauen, habe eine Fahrerflucht begangen und ja, bin oder weniger damit durchgekommen. In Deutschland? Ja. Thomas, also wenn dir das nicht der letzte Warnschuss selbst für dein Leben war, ich möchte dich eigentlich anbrüllen, dass du etwas unternehmen musst. Ich weiß es halt nicht. Ist es dir denn scheißegal, ist es dir scheißegal, wenn ein Mensch durch deine Dusseligkeit stirbt? Ist dir das scheißegal? Der zögert ja auch noch. Nein, natürlich ist mir nicht egal. Ich persönlich muss ich sagen, ich würde mich aufhängen. Wenn ich jetzt einen Unfall hätte und da wird raus. So machst du es. So machst du dich dann vom Acker. Dann hängst du dich auf. Das ist feige. Weißt du, was stark ist? Jetzt zu sagen, ich ziehe die Notbremse in meinem Leben und verändere mein Leben. Das ist Stärke. Nicht sich hinterher aufzuhängen. Super. Da ist jemand tot und du hängst dich noch auf. Na toll. Dann sind zwei Leben zerstört. Ja, aber für mich persönlich würde ich das so sehen, dass ich eben sage, durch meine Dummheit, wie du eben schon gesagt hast, durch meine Schusseligkeit ist eben jemand gestorben und die einzigste Konsequenz jetzt persönlich für mich wäre eben, auch mein Leben zu beenden. Ja. Ich habe ein Leben beendet und weswegen sollte ich, nicht, dass ich mit der Schuld nicht leben könnte, aber ich würde dann sagen, gut, ich habe ein Leben beendet und würde sagen, gut, ich beende auch meins. Aber dadurch, wenn vielleicht sich eben die Familie denkt, ja gut, dann ist der Idiot auch tot. Ja, aber dadurch wird der andere Mensch nicht mehr lebendig. Und warum es so dramatisch kommen zu lassen, wenn du die Chance jetzt hast, das zu verhindern? Jetzt, ab dieser Sekunde, hast du die Chance, all das zu verhindern. Nutze doch die Chance. Verändere es doch. Es ist doch ganz einfach. indem du sofort deinen Job niederlegst und in eine Klinik gehst. Sofort. Indem du dich einweisen lässt in eine Klinik. Wie das geht, können wir dir gerne erklären. Ja, so einfach ist es nicht. So einfach ist es. Nee, ich weiß nicht. So einfach ist es. Was spricht denn dagegen? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich bin einfach eingerutscht. Nach dem Schlafen eintrinken, vorm Schlafen eintrinken, während der Arbeit eintrinken. Und das hat sich irgendwie schon so eingependelt. Für mich persönlich ist das irgendwie gar kein Problem. Ich feiere ja schon mehrere Jahre so. Okay, wir reden jetzt, wir wollen nicht im Kreis reden. Thomas, ich hab eine Bitte an dich. Du weißt ja, wie die Sendung hier funktioniert, dass wir im Hintergrund immer Psychologen haben. Ja. Ich möchte, dass du mit meiner Psychologin jetzt noch sprichst, damit sie dir zumindest die entsprechenden Adressen an die Hand gibt, wohin du dich morgen wenden könntest. Bitte sprich mit ihr, okay? Ja. Es geht nur darum, dass du das aufschreibst und es liegt eh in deiner eigenen Verantwortung. So, dann wirst du jetzt auflegen und Sabine ruft dich wieder an. Ja, was ich noch sagen möchte, ich will jetzt den Berufsstand nicht in Ungnade bringen und hoffe, dass die Menschen auch weiterhin Taxi fahren. Ja, aber du trägst dazu bei, durch deine nicht klare Haltung, dass du auch etwas den Berufsstand in die Schieflage bringst. Hättest du jetzt zu mir gesagt, ja, ich sehe es ein und ich verändere mein Leben, hätten alle Leute Respekt. So denken jetzt alle, wieso sagt der denn nicht, ja, ich will was verändern? Ja, ich weiß. Sehen jetzt mit Sicherheit Tausende, Millionen von Leuten und denken sich, na siehst du, ich hab's doch immer gesagt, eben die Taxifahrer. So Thomas, wir machen das so, wir melden uns gleich wieder, du legst bitte auf und wir melden uns gleich und alles weiter im Hintergrund, okay? Danke. Gerne, auf Wiedersehen. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ja, ich wünsche dir natürlich auch alles Gute. Ja, tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss. So meine Lieben, jetzt haben wir aber wenig Zeit für Steffen. Hallo Steffen, tut mir leid, jetzt ist alles ein bisschen aus der Zeit geraten. Schaffen wir es noch oder wollen wir uns vertagen auf übermorgen? Hallo, naja, ich wollte also gar nicht allzu sehr ausbreiten. Ich hatte vorhin diesen Anrufer gehört, der über Roofing gesprochen hat. Ne? Ja, genau. Und Thomas. Das ist was gewesen, was damals noch keinen Namen hatte. Das ist bei mir, liegt das so ungefähr 20 Jahre, glaube ich, zurück oder so. Aber was mich auch sehr angetrieben hat früher immer, also extrem riskante Geschichten zu machen. Und dazu gehörten eben auch solche Klettersachen. Also als ich das vorhin gehört hatte, da kam so ein bisschen dieser Eindruck mal wieder hoch, was hat mich da damals eigentlich so gereizt. Ne? Kannst du sagen? Auf Baukräne hoch, die total vereist waren. Also ich hatte gerade auch schon mal so überlegt, es ist wohl bei mir nicht so sehr der Reiz gewesen, wie der andere Anrufer gesagt hat, dieses bewussten Risikos. Mir war das Risiko vielleicht gar nicht so bewusst, es war extrem leichtsinnig. Ich war nachher stolz drauf, irgendwelche bekloppten Sachen gemacht zu haben. Ich hatte irgendwie ein Projekt mal vor, auf so einen Industrieschornstein raufzuklettern. Ich glaube, der ist so um die 100 Meter hoch. Ich weiß es gar nicht so genau. Ne? Mhm. Und auf der halben Höhe ist so eine Plattform, so eine Gitterplattform gewesen. Mhm. Da geht von unten eine Feuerleiter dran, dann kommt diese Plattform. Die war dann aber verschlossen zu dem Zeitpunkt, als ich mit dem Kumpel zusammen da dann hochgekraxelt bin. Mhm. Und da ist sonst so eine Klappe, da waren aber Vorhängeschlösser dran und so. Und dann konnte ich also praktisch nur außen langhangeln, habe mich also unter dieser Gitterplattform langgehangelt, freihängend über in, weiß nicht, 50, 60 Meter Höhe. Und um dann wieder auf der anderen Seite drauf zu klettern, weiter auf den Schornstein hoch, nur um oben mal reinzugucken. Völlig unspektakulär, hat sich eigentlich gar nicht gelohnt unter dem Aspekt. Ja, kannst du dir sagen, was dich letztendlich angetrieben hat? Ich glaube, es war einfach irgendwelche Sachen zu machen, die keiner macht. Mhm. Auch von einer Kanalbrücke springen und unter einem Zug mitfahren und all solche Geschichten irgendwie, ne? Warum hast du aufgehört und wie alt warst du? Ich war dann 30 etwa, als ich aufgehört habe und 31, glaube ich. Und da war meine spätere Frau dann schwanger. Und ich vermute, dass es damit zusammenhing. Es war mir nie so bewusst geworden. Ja, eigentlich reizt mich einfach nicht mehr. Verantwortung für das Kind, für das zukünftige Kind. Ja. Dass man dann reifer wird. Ich denke, das hat vieles in meiner Sicht auf das Leben überhaupt verändert. Damals war ich halt noch am Studieren und wusste überhaupt noch nicht, wie es weitergeht und so, ne? Und der Anrufer vorhin hatte auch gesagt, er ist also verheiratet, aber hat noch keine Kinder. Mhm. Ich vermute mal ganz stark, auch wenn er ihm jetzt dieses Risiko nicht so bewusst ist. Aber irgendwann kommt das automatisch und vielleicht auch nur im Hinterkopf, so wie bei mir. Ja, Steffen, danke, dass du angerufen hast und das noch hast erzählen können. Vielen, vielen Dank. Jo. Alles Gute wünsche ich dir. Jo, ebenfalls. Danke. Tschüss, danke. So, ihr Lieben, in der Technik heute Nacht Dennis Eickmeier. Morgen haben wir ein festes Thema. Das Thema heißt, das habe ich aus Liebe getan. Was habt ihr schon alles Verrücktes oder vielleicht auch Kriminelles oder was auch ich, was weiß ich auch, aus Liebe getan? Meldet euch ab 0 Uhr, sind die Leitungen geschaltet oder mailt domian@wdr.de. Jetzt wünsche ich euch eine gute und schöne Nacht und sage tschüss, bis morgen. 1:05 Uhr sind wir da. Bis dann, ciao.